Kapitel 4 Die Europäische Rettungs- und Währungspolitik 2009 bis 2012. Kapitel 3 machte den Versuch einer empirischen Bestandsaufnahme des Standes der Währungsunion und bemühte sich gleichzeitig um eine systematische Einordnung der aufgetretenen Probleme. Dabei wird dem Leser deutlich geworden sein, dass irgendwie alles mit allem zusammenhängt und die Analyse dadurch nicht leichter wird. Gleichzeitig habe ich mich darum bemüht, den Leser vor überzogenen und voreiligen Schlussfolgerungen zu bewahren. Folgendes Zwischenergebnis kann man aber an dieser Stelle zusammenfassen und bleibt dabei auf der sicheren Seite. Der Euro war in erster Linie ein politisches Projekt. Das Vertragswerk von Maastricht hat den Praxistest nicht bestanden, weil die meisten Vertragspartner nicht gewillt waren, sich daran zu halten und weil es auch keine Möglichkeiten gab und gibt, vertragsgerechtes Verhalten wirksam durchzusetzen. Ökonomische Vorteile, die durch Daten und Fakten belegbar wären, hat die gemeinsame Währung in den ersten 13 Jahren ihres Bestehens nicht gebracht. Wohl aber hat der Euro sowohl für die Überschuss- wie für die Defizitländer spezifische Risiken produziert, die in den letzten Jahren manifest wurden. Diese Risiken hindern die Überschussländer daran, die Früchte ihrer Erfolge zu genießen und werfen dunkle Schatten auf die finanzielle und wirtschaftliche Zukunft der Defizitländer. Die Europäische Zentralbank, weit entfernt davon, so wie früher die Bundesbank, wenn nicht unpolitisch, so doch politikfern agieren zu können, befindet sich quasi im Auge des Sturms unterschiedlichster Forderungen und Erwartungen. Die von vielen gehegte Hoffnung, die Währungsunion werde eine Automatik in Richtung politische Union auslösen, hat sich bislang nicht erfüllt. Möglicherweise können die Beschlüsse des Europäischen Rats vom 9. Dezember 2011 und die hierauf aufbauenden Maßnahmen ein erster Einstieg sein. Die öffentliche Diskussion, welche die Rettungspolitik seit Herbst 2009, dem Beginn der Griechenland-Krise, begleitete, wirkte zumeist ungemein chaotisch. 4 unterschiedliche Rettungsideologien standen als Deutungsmuster im Wettstreit miteinander und buhlten um die Gunst der öffentlichen Meinung. Jede dieser Geschichten entfaltete, wenn man sich auf sie einließ, ihre eigene innere Logik und stellte die Ereignisse, ihre Ursachen und die Heilrezepte in einen scheinbar schlüssigen Zusammenhang. Story 1 Jetzt muss sich das No-Bail-Out-Prinzip praktisch bewähren, aber auch unerschrocken angewendet werden. Wer seinen Staatshaushalt nicht aus eigener Kraft sanieren kann oder will, muss eben Insolvenz anmelden und gegebenenfalls die Währungsunion verlassen. Story 2 Die Insolvenz eines Eurolandes würde wie ein zweiter Lehman-Fall sein, nur viel schlimmer. Es gäbe äußerst gefährliche Kettenreaktionen. Unter keinen Umständen darf ein Euroland insolvent werden. Ausreichende Rettungshilfen sind unverzichtbar, wenn auch mit Auflagen. Story 3 Die einzig wirksame Hilfe besteht darin, die EZB zum Lender of Last Resort für alle Euro-Staaten zu machen und kursgefährdete Anleihen notfalls unbegrenzt durch die EZB anzukaufen. Ergänzend, notfalls alternativ, müsste man die neuen Schulden der Euro-Länder auf Euro-Bonds umstellen. Story 4 Schuld an der Misere ist gar nicht der Euro und auch nicht die fiskalpolitischen Fehler einzelner Länder. Schuld ist der entfesselte Finanzkapitalismus. Dadurch ist den Banken zu viel Macht zugewachsen. Die Geschichte der Rettungspolitik der letzten 3 Jahre ist auch die Geschichte des Ringens dieser Deutungsmuster miteinander. Dieses Ringen fand auf der wissenschaftlichen, publizistischen und politischen Ebene statt. Während die Wissenschaftler oft nicht hilfreich waren, weil sie kenntnisreich und kompetent völlig unterschiedliche Meinungen begründen bzw. widerlegen konnten, waren die Politiker von Interessen und Überlebensängsten getrieben und wirkten häufig bereits im Sachverständnis überfordert. Die Medien, die über Wissenschaft und Politik berichteten, machten die Sache nicht klarer. Auch ich, im Vergleich zur breiten Öffentlichkeit durchaus ein Experte, fühlte mich wiederholt hin und her gerissen. Auch die Käufer von Staatsanleihen haben die Probleme zu spät erkannt. Dass Investoren dort ihr Geld nicht lassen wollen, wo sie sich Sorgen um Zins und Tilgung machen, ist ziemlich verständlich. Ob selbst eine immer weitergehende Haftungsausdehnung auf Deutschland dieser Sorge der Investoren gegensteuern kann, bleibt fraglich. Der Funktion Deutschlands als Bürger und Zahler steht ja kein vergleichbarer Einfluss auf die Entscheidungsstrukturen und Machtverhältnisse bei den Kreditnehmern gegenüber. Selbst bei durch Deutschland garantierten Eurobonds bliebe ohne eine grundlegende Transformation des Euroraums zu einem zentralistischen Bundesstaat die Politik der Nationalstaaten immer noch souverän. Aber auch in einem europäischen Bundesstaat würden die Entscheidungen auf eine Mehrheit der Schuldner übergehen, genauso wie Deutschland in der EZB majorisiert wird. Auch haben die bisherigen Erfahrungen gezeigt, wie eine politische Dynamik den fortwährenden Druck auf Deutschland so erhöhen kann, dass am Ende sogar juristisch bombenfeste und ökonomisch gut begründete Positionen ins Wanken kommen.